Magen dem König der Könige Lob singe zu sagen. Da tausend mal tausend begleite dem Magen dem König der Könige Lob singe zu sagen, Lob singe zu sagen, dass Erde und Himmel sich unter ihm schmiedet und was er bezwungen nun gänzlich erliegt. Ja, tausendmal tausend begleiten den Wagen, dem König der Könige Lob singen zu sagen, dass Erde und Himmel sich unter ihm schmiegt und was er bezwungen nun gänzlich erliegt. Ja, tausendmal tausend begleiten den Wagen,